Kundgabe 448. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.6.1938. Annahme des Glaubens ohne Erkennen. Lebendiger Glaube. Segen. Nehmet Anteil an allen Geschehnissen, so werdet ihr auch fortgesetzt Erfahrungen schöpfen, die euch immer nur dienlich sind, denn ihr werdet entweder abweisen oder zustimmen müssen. Und in jedem Falle habt ihr eure Urteilskraft geschärft, ohne die ein Erkennen auch im Geistigen nicht gut möglich ist. Es lehren die Altväterlichen vom stummen, widerspruchslosen Annehmen des Glaubens. Es ist dies wohl gut, wenn der Mensch sich selbst innerlich dazu bekennen kann, doch niemals gut zu heißen, ohne eigenes Urteil etwas blindlings anzunehmen. Denn dieses hat so gut wie gar keinen Wert. Es wäre dieses Annehmen dann weniger eigener Wille, sondern eine gewisse Trägheit des Denkens. Und ein solcher Glaube kann sich weder förderlich auswirken, noch in sich selbst stärker werden. Er wird daher auch niemals als Kraft wirken können. Und somit sind die Segnungen des Glaubens von sehr bescheidenem Umfang. Erst wenn der Mensch selbst erwacht ist, wenn der Geist rege wird in ihm und er sich befasst mit geistigen Fragen, fängt auch der Glaube an, lebendig zu werden. Alles, was bisher tote Worte waren, wenn auch nicht abgelehnt, ersteht zum Leben und regt unablässig den Geist an. Es muss nun notgedrungen ein eifriges Streben einsetzen, alles, was der Glaube lehrt, in die Tat umzusetzen. Die Verbindung mit dem göttlichen Vater ist hergestellt, und nun wird das Erdenkind durch die göttliche Gnade in seinem Streben unterstützt. Und es lässt keine Gelegenheit vorübergehen, geistige Speise aufzunehmen und durch diese sich zu stärken. Weil der Vater alle die bedenkt, die ihn suchen, und ihnen den Weg ebnen will, der zu ihm führt, so ist der Glaube, der zur Tat wird, erst der rechte Glaube, wohingegen alles Dogmatische, was aber nicht den Weg zum innersten Herzen findet, wertlos ist so lange, bis die Kraft des Heiligen Geistes erleuchtend wirken konnte an einem willigen Menschenkinde. Dann erst gibt der Vater seinen Segen diesem Kinde und hilft ihm, in festem Glauben zu erstarken. Und alles, was ihm begegnet auf seiner Erdenlaufbahn, durch diesen Glauben als weise Fügung des Vaters ansehen zu lernen, und es kann dann das Herz viel inniger dem Vater entgegenbringen, weil der tiefe Glaube ihm auch Erkenntnis bringt, in welchem Verhältnis es zu dem himmlischen Vater steht. Das fernere Leben wird dann nur immer ein Anlehnen sein an des Vaters Herz, das mit inniger Liebe dieses Kind umfängt. Und hat der Glaube dieses bewirket, dann ist das Erdenkind nimmer verlassen, denn es findet in aller Not zu ihm, der ihm Hilfe bringt, jederzeit. Amen.